Er sagte, »Mein Herr, setze mir ein Zeichen.« Er sagte, »Dein Zeichen ist, dass du 3 Nächte lang, obwohl gesund, nicht zu den Menschen sprechen wirst.«